the business, Chucky. Once again, it's the Voodoo Child. All you suckers out there. Go Voodoo! Yeah. For fun, son. Hey. Okay. Okay. Okay. Okay, party people in the house, you're about to witness something you've never witnessed before. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Thank you. I'm the king of Frankfurt. Weiter geht's. We'll be right back. banging the hooligan food. Thank you. trends. Kidnapp hier, korrekte Club Night hier mit BCP Frankfurt, weißt du, Hardcore ist korrekt, weißt du. Nächste Station, Fensterplatte. What you about to hear is true. Is really great, but my style is much better. Better. Better. Better. Much better. 22.30 Uhr, HR3 Radioservice, weiterhin von den Autobahnen keine Meldung, aber eine Meldung zum Vogelsbergkreis. In den Bereichen Hoher Vogelsberg, Hoher Rotkopf und Schotten Behinderung wegen starker Windböen und umgestürzter Bäume. Fahren Sie in diesem Gebiet vorsichtig. Hier noch ein kleiner Hinweis. Lady D legt am kommenden Donnerstag, dem 28.10. im Parkcafé in Wiesbaden auf. Also wer Lust hat, kommenden Donnerstag ins Parkcafé nach Wiesbaden mit Lady D. Wo kommt denn hier her? Speak. Go find your mama. Steeds sneller. Het wordt steeds harder, steeds sneller. Hey Fernando, Trio Tri Nation, best acid act in Germany. Habers. DJ Fuck oder was? DJ ist kein Fuck, der ist von PCB. Fuck! motherfuckers. We'll be right back.

Son of a bitch. Son of a bitch. I know who it is. Get right on that. Get right on that. 5691. Jetzt kommt Sven Fehn. Frankfurter, ne? Come on! was ripe for revolution. Auf Kallenkirchen. Könnt ihr Trance spielen? Logenmädel! Give me a white line. bald mit PCB. Später, wir langweilen uns alle zusammen im Ohr oder in den Clubs, ne? Ich fühle mich ganz verrottet. Monaten.